Club Night. Live aus Dietzenbach vom Hessentag. Die HXXL Club Night und 11 Jahre Club Night. Mit dabei Max Boon, DJ Duck, Uli Brenner, Tom Rex, Pascal Feos, Chris Liebing und der Erste hier auf der Bühne, Talent 2XLT. Ja,

We'll be right back. Like a hummus. Die HRXXL Club Night live aus Dietzenbach vom Hessentag und 11 Jahre Club Night in einem. Die ganze Sache wird übertragen im Hessenfernsehen ab 1.40 Uhr. Also einschalten, 1.40 Uhr bis 5 Uhr live hier aus dem Festzelt, aus dem Riesenfestzelt mit ganz vielen DJs. Die ganze Sache wird natürlich auch übertragen im Internet unter www.hr-xxl.de. Mit freundlicher Unterstützung von Nextra. Mike Höhn von Nextra ist da. Mike Höhn, sag mir bitte, was habt ihr alles hier aufgefahren? Was können die ganzen Leute, die kein Radio haben, die kein Fernseher haben und die nicht hierher kommen können, was können die im Internet sehen? Ja, natürlich ganz klar, weltweit haben wir diesmal 3 Kameras eingespeist und wir haben in der Halle nur noch eine Zeppelin-Kamera, die durch dieses Festzelt fliegt und die Leute von oben filmt. Das Ganze wird ferngesteuert und so kriegt man auch mal so in den hintersten Winkel mal einen schönen Einblick, wer da so alles abweicht. Wie viele Leute können das Ganze gleichzeitig sehen? Das ist natürlich hier die große Frage. Sind es 10, sind es 50? Ja, also aktuell haben wir mal nachgeschaut, das sind jetzt schon sage und schreibe 25.000 Leute online und schauen und hören. Wie bitte? 25.000, aber wir hoffen, es werden noch ein paar mehr im Laufe des Abends. Also da haben noch jede Menge Leute die Chance. Ja, auf jeden Fall. Wir haben noch genug freigeschaltet auf dem Server. Alles klar, dann geht's jetzt weiter mit Thaler 2QC. We'll be right back. DJ Tala 2XL10 live vom Hessentag in Dietzenbach. Live HR3XXL Hessentag in Dietzenbach, Tala 2XL10. Ja. Ich bin Omar Spoon. Hallo. Yeah.